Ich trag nen Mann in der Hand vom Hotel bis an den Strand. 1 + 2 = 6, hab schon wieder Sonnenbrand. Looping Louis auf'm Handtuch, hab grad noch 3 Bier bestellt. Ich trink mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Ich hab ein Haus an der Playa und ein Äffchen und ein Pferd, oh. Und nen fetten Blick aufs Meer. Ich hab ein Haus an der Playa und ein Äffchen und ein Pferd, oh. Und nen fetten Blick aufs Meer. Auf Takatuka. Bunt chill ich hier mit meinen Besten. Annika und Tommy, glaub ich, echt den Namen vergessen. Die Säule noch nicht leer und ich hab schon wieder Durst. Ich will Döner und